Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Iti Piso Bhagavā Arahaṁ Samma Sambuddho Vinja Chara Sampanno Sugato Rekavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Satta Deva Manasanam Udo Bhagavati Svakato Bhagavata Dhammo Sandhitiko Akaliko Ehipasiko Oparaniko Parchattam Veditako Vinyuhiti Supatipanno Bhagavato Saraka Sangho Ujupatipanno Bhagavato Saraka Sangho Nyaya Patipanno Bhagavato Saraka Sangho Samichi Patipanno Bhagavato Saraka Sangho Yadidam Chattari Purisayugani Artha Purisapugala Esra Gavadvapsulamata Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dathineyo Anjali Karaniyo Anuttara Punya Ketam Lokasa Evang Buddhang Sarantanang Dhammang Sanghang Chabhikkhava Bhayam Va Chambitattam Va Lomahamso Nahe Sati Ti. So, dann alle sind gespannt, was der Mensch Dhammadipa in der Tasche hat heute. Und was haben wir? Wir haben die Erde jetzt. Und was sagt der Sariputta? Was, Freunde, ist das Erdeelement? Wir haben schon gestern darüber gesprochen, dass die Bedeutung von Element, von Dhatu hier ist, das, was eigene Sabhava, eigene Eigenschaft, eigene wahre Eigenschaft hat. Andere Sachen, die nicht Dhatu sind, die haben dann keine wahre Eigenschaften. So zum Beispiel das Ich und Du und Frau und Mann und so weiter. Wenn man analysiert, dann bleibt nichts, was eigene Natur hat. Aber bei der Erde, diese Natur bleibt. Deswegen ist es etwas, was wahre Objekt von Wahrnehmung ist. Und wenn man wahre Objekt von Wahrnehmung versteht, dann ist das, wie wir gesehen haben, das ist Eingang in Verständnis von Dukkha, Wahrheit. Das ist, was wir verstehen sollen. Wenn wir in Elementen sind, dann verstehen wir, dass diese Ich ist nur etwas, was von unserer eigenen Durst und Beschmutzigkeiten des Geistes erzogen ist, anhaften. Ich ist Resultat von Anhaften. Deswegen wird gesagt, zum Beispiel im Mula Pariyaya Sutta, Majjhima Nikaya 1, wer sich an Erde freut, der freut sich an Dukkha. Möchten Sie sich an Dukkha freuen? Dann machen Sie weiter. Wenn Sie nicht an Dukkha sich freuen möchten, dann tief in die Elemente Leere hinein. Weil Dukkha ist Objekt, wie wir gesehen haben, von den Weisen. Die Nicht-Weisen können nicht Dukkha verstehen. Und indem sie nicht Dukkha verstehen, dann gehen sie von einer Dukkha zu anderen Dukkha. Darüber haben wir gestern gesprochen. Laufen sie immer mehr und mehr Dukkha nach. Das heißt anhäufen. Und indem man in Elementen lebt, dann macht man das Gegenteil von anhäufen. Man dann gibt los, weil die Elemente, wenn man sie versteht, und das wird uns der Sariputta erklären, es gibt da nichts, an was man Festes, an was man sich anhaften kann, fassen soll. Dieses Verständnis von etwas Festes, von etwas, was gern hat, was ist unsere eigene Vorstellung, die mit Ich verbunden ist. Das ist, was wir hier lernen. Also, was, Freunde, ist das Erdeelement? Das Erdeelement kann entweder innerlich oder äußerlich sein. Jetzt, wir haben von Geschicktheit von Sariputta gesprochen. Er fängt an mit vier edlen Wahrheiten, dann wie dieser Korbmacher, dann fegt beiseite die Samudaya Satcha und die Nirodha Satcha und Patipada Satcha. Und er beschäftigt sich nur mit Dukkha-Satcha, mit Wahrheit von Leiden. Weil wenn man tief die Wahrheit von Leiden verstanden hat, dieses Verständnis von den anderen Wahrheiten kommt automatisch. So wird auch in Samyutta Nikaya, in Satcha Samyutta, der Arahat Gavampati, sehr interessanter Arahat, der im früheren Leben ein Ochse war. Das wäre immer noch Person. Aber das wird, seine Klarheit des Geistes wird nicht davon beeinflusst. Er sieht die Wahrheiten klar. Und er sagt, das habe ich von dem Mund von Erhabenen selbst gehört, wenn man die Wahrheit von Dukkha versteht, versteht man auch die anderen Wahrheiten. Und deswegen die anderen Wahrheiten kommen am Ende. Und sehr, sehr kurz, weil das ist dann natürliche Folge, Verständnis von dem, was vorher kommt. Dann in der Wahrheit von Satcha, er spricht von konventioneller Wahrheit von Satcha, Wahrheit von Dukkha, dann von wahre Dukkha, von Dukkha im ersten Sinne, im höchsten Sinne. Dukkha im höchsten Sinne ist nichts anderes als die Aggregate von Existenz, Aggregate von Anhaften. Dann Was macht der sehr geschickte Korbmacher, Korbflechter, ja, wunderbares Wort, Flechter. Dann, wie flechtet er? Er wieder schneidet diese Einstieg, dass er dann erschneidet in 5 Teile. Das sind die 5 Aggregate von Existenz. Und er lässt beiseite die 4 die Nama-Aggregate und er beschäftigt sich dann ausführlich mit Rupa-Aggregat. Wenn man Rupa-Aggregat richtig verstanden hat, dann Verständnis von den anderen Aggregaten kommt sehr klar. Dann am Ende werden auch die anderen Aggregate sehr kurz auch erwähnt, damit man klar darüber ist. Wenn man tiefes Verständnis von dem Objekt von Wahrnehmung hat und keine Illusion über Objekt von Wahrnehmung hat, dann wird man auch sehr klar imstande sein, keine Illusionen über die Wahrnehmung selbst zu haben. Deswegen beiseite und dann er nützt diese Rupa und flechtet. Was macht er? Flechtet. Flechtet. Sehr schöne Korb, wenn sie das dann auf dem Kopf tragen, werden sie sehr, sehr schnell und rasch zur Klarheit kommen. Wenn sie sich keine Illusionen über Objekt von Wahrnehmung machen, werden sie sich kaum dann große Illusionen von diesem Inhalt von Wahrnehmung machen können. Und was jetzt kommt? Und er dann Erde-Element auch wieder schneidet er in 2 Teile. Er erklärt ausführlich innere Erde und dann nur ziemlich kurz äußere Erde. Warum? Weil innere Erde ist das, an was wir uns am meisten anhaften. Äußere Erde ziemlich wenig. Innere Erde ist Hauptobjekt von Anhaften. Wenn man diese innere Erde richtig verstanden hat, wird man sich nicht an die äußere Erde klammern können. Also der Kommentar sagt, dass so, wenn ein Bauer, so wie hier in Bayern, sehr gute Bauern, kluge Bauern, sehr gute Bauern in Bayern, wenn ein guter Bauer hat ein Feld, wo viele harte Stellen sind, viele steinige, dann er beseitigt erst und macht die schweren Stellen, macht er eben, dann fließt, dann fliegt er. Und so, deswegen er arbeitet an den schweren Stellen und dann alles wird glatt. Und jetzt Sariputta arbeitet an die Stellen, die Hauptobjekt von Anhaftung sind. Dann, wenn das klar ist, dann die äußeren Stellen werden dann auch sehr klar. Dann zum Beispiel, damit ich an eine Frau anhafte, muss ich mich als Mann selbst identifizieren. Ich bin so und so, ich bin das. Dann kann ich eine Frau richtig anhaften. Ich bin hart, ich kann mit dem Weichen umgehen. Das muss man sehr klar verstehen. Also, wenn man innere Anhaftung gefegt hat, dann äußere Anhaftung automatisch kommt mit. Also, was sagt er? Was ist das innere Erdeelement? Dann also innere Erdeelement ist das Wichtigste, weil es an das wir am meisten anhaften. Was immer an inneren, zu einem selbst gehörenden Dingen fest. Wir haben gesagt, fest ist dann Merkmal. Merkmal oder Lakana oder Eigenschaft von Erde. Und dann, hier diese Übersetzung hat ein bisschen Problem. Vielleicht können wir das verbessern. Ich bin nicht damit ganz einverstanden. Karigatam, er hat als verfestigt. Was ist Unterschied zwischen fest und verfestigt? Das ist dasselbe. Aber was Kommentar sagt sehr klar, dass Karigatam ist nichts anderes als Farusam. Farusam heißt Rauheit. Also Rauheit ist sozusagen Beschaffenheit. Diese Härte ist Merkmal von Erde und Rauheit ist Beschaffenheit von Erde. Akara, das heißt Gestalt von Erde. Und durch diesen Gestalt dann wird Erde in Intellekt, werden wir in Erde in Intellekt fassen. So wird im Kommentar erklärt. Das ist Upatana dann. Upatana heißt, wir etablieren uns intellektuell in Erde durch dieses Verständnis von Rauheit. Die Eigenschaft ist Härte, aber was hilft uns in Erde sich zu etablieren, intellektuell und auch mit Wahrnehmung sehr klar, ist dann diese klare Bewusstsein von Rauheit. Damit wird dann Bild von Erde klar werden. Intellektuelle Bild und Wahrnehmungsbild. Also Muster. Also statt verfestigt, rau. Verfestigt, ja. Dann rau ist besser. Er hat verfestigt, aber ich verstehe nicht, was der Unterschied ist zwischen fest und verfestigt. Kommentar sagt klar, dass was er als verfestigt übersetzt hat, ist nichts anderes als rau. Und wenn man es mit rau übersetzt, dann wird es sehr klar. Und dann ist zu verstehen, dass diese rau ist die Beschaffenheit von Erde. Wie wir schon darüber diskutiert haben, und das ist immer sehr wichtig im Kopf und auch in Erfahrung sehr klar machen, wo es Rauheit gibt, gibt es Feinheit. Am Ende von Rauheit kommt immer Feinheit, am Ende von Feinheit kommt immer Rauheit. Wenn Sie besser, tiefer in Meditation hineinkommen, werden Sie das sehr, sehr klar sehen können. Am Ende von Härte kommt immer Weiche, am Ende von Weiche kommt immer Härte. So wie in Ying ist immer ein Samen von Yang, in Yang ist immer ein Samen von Ying, in Erfahrung von Härte ist immer ein Samen von Erfahrung von Weichheit. Das ist sozusagen am Rande, wenn Sie gute Konzentration haben, werden Sie auch klar sehen können, dann am Rande von Härte befindet sich immer Feinheit, am Rande von Rauheit, Härte befindet sich immer Weichheit, Rauheit, Feinheit. Am Ende von Schwere befindet sich immer Leichtigkeit. Bitte gute Konzentration üben, damit Sie es klar einsehen können. Weil Sie werden dann die Elemente ein nach dem anderen machen müssen. Dann kommt es sehr, sehr klar. Die sind alle gebunden in ein Bündel. Ein Bündel, ein Komplex von Erde. Erde ist nichts anderes als ein Komplex. Und in diesem Komplex gibt es nichts, was einen festen Kern hat. Wenn man das verstanden hat, wird man sehr, sehr klar auch sehen können, warum der Buddha vergleicht Erde, Fenupama, Patavi, Fenupama Rupa. Diese Rupa, Körperlichkeit, ist so wie Schaum. Fenupama, Schaum. Schaum zu betrachten. Nichts Festes kann man da finden. Immer am Rande von Härte werden Sie Weichheit finden, am Rande von Rauheit werden Sie Feinheit finden. Alles ist in Bewegung. Ist das klar? Nicht so klar. Dann mit der Übung wird es immer, immer klarer. Sie sind jetzt dabei, diese Vorstellung von etwas Festem in Wahrnehmung zu zerstören. Wenn Sie das richtig machen, werden Sie davon große Nutzen haben. Wenn Sie vernachlässigen, werden Sie nicht großes Nutzen haben. Also richtig arbeiten. Und also fest, verfestigt und Objekt der Anhaftung ist. Objekt der Anhaftung, sehr wichtig. Objekt der Anhaftung. Man versteht, dass Erde der Objekt der Anhaftung ist, nur dass Körperlichkeit Objekt der Anhaftung ist, nur indem man Erde versteht. Was man sieht, ist wirklich nur Erde. Wenn man das versteht, sieht man sehr klar Anhaftung und dass Anhaftung Leiden ist. Wenn man nicht Erde sieht, wird man nicht sehr klar darüber, dass Anhaftung Leiden ist. Und Anhaftung kommt von Vorstellung, dass es da etwas, was Kern hat, was wahr ist, existiert. Aber diese Vorstellung kommt von unserem eigenen Geist. Es kommt nicht von der wahren Erfahrung von Erde selbst. Und darüber werden wir weitersprechen. Objekt der Anhaftung ist also Kopfhaar, Körperhaar, Nägel. Also jetzt kommen diese 32 Eigenschaften, 32 Organen, die mit Erfahrung von etwas Festen im Körper zu tun haben. Hm? Und in Visuddhimagga kommt noch nach sehr wichtig, Lunge, Dickarm, Dünnarm, Mageninhalt, Kot. Und in Visuddhimagga kommt noch Matalungam, Matalungam, Gehirn. Nach Kot kommt Gehirn. Sehr wichtig zu verstehen. Dann alle diese Teile sind Erde. Aber hier werden die nicht alle der Erde zugerechnet. Hier sind es, glaube ich, nur 19. 19. Dann kommt noch 20, ist dann Gehirn, der liebe Gehirn. Aber nicht alle 32. Ne, 32 sind mit Apo zusammen. Aber 20. Die werden mit der Erde zugerechnet, alle. Wieso gehören sie zu Erde? 20 gehören zu Erde. Zu Erde, 12 gehören zu Wasser, 4 gehören zu Feuer und 6 gehören zu Wind. Aber weil diese Feuer und Wind sind schwer zu sehen, dann meistens macht man mit 32. Aber in Abhidhamma muss man mit 42. 32 nicht genug. Damit man nicht in etwas findet, an was noch Objekt von Anhaftung sein könnte. Die Winde und die Feuer im Körper können auch ziemlich Probleme schaffen, Anhaftung schaffen. Hm? Das haben Sie bestimmt schon erlebt. Ja. Also Gott und Gehirn. Hm? Oder was sonst noch an inneren, zu einem selbstgehörenden Dingen fest, rau hier, also, und Objekt der Anhaftung ist, dies nennt man das innere Erdeelement. Hm? Also, hoffentlich, keiner macht sich Illusionen, hm? Was da an Erde gibt. Alle diese Teile, das ist dann Erfahrung von Erde im Körper. Wenn man sich darüber freut, freut man sich über Leiden. So sagen die Schriften, müssen sie sich selbst über selbst sehen, ob es wirklich so ist. Ob nicht der Mönch Dhammadipa euch so nur Geschichten erzählt. Sowohl das innere Erdeelement als auch das äußere Erdeelement sind einfach nur Erdeelement. Sehr wichtig zu verstehen. Was heißt, sind nur einfach Erdeelement. Sie sind leer. Sie haben keine Beständigkeit. Sie sind ohne Bewusstsein. Fragen dann, aber wenn wir mit Fragen anfangen, dann kommen wir nicht weiter. Hm? Wir vielleicht machen nach Ende von diesem Dhamma-Talk, dann wir können ein bisschen immer Zeit für Fragen. Hm? Sonst, wenn wir immer fragen, dann kommen wir nie weiter. Und wir sind heute Tag bei der ersten Seite. Nennt man das innere Element. Sowohl das innere Element als auch das äußere Element sind einfach nur Erdeelement. Kommentar erklärt im Sinne, dass sie Achetana sind, ohne Wille. Der gute Gehirn kann nicht entscheiden, ich werde so oder ich werde so oder ich werde so. Der Leber kann nicht entscheiden, ich werde so, ich werde so, ich werde so. Die sind nur von Bedingungen entstanden. Und in diesem Sinne, indem sie von Bedingungen entstanden sind und nur durch Bedingungen zum Ausdruck kommen, sie sind leer von einem Ich, leer von etwas, was uns gehört. Das ist wichtig zu verstehen. In diesem Sinne sind sie, indem sie leer sind von einem Ich und von etwas, was uns gehört, sind sie einfach nur Erde-Element, diese Sachen, die Gehirn, Gott und so weiter. Ja, dann wie geht es weiter? Und das sollte mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend gesehen werden. Das heißt, Yatha Bhuta Dasana. Yatha Bhuta Dasana. Was ist Yatha Bhuta Dasana? Yatha Bhava Dasana. Was Wirklichkeit gemäß nach wirklichem Inhalt von Erfahrung, wie nach wirklichem Phänomen von Erfahrung. Das ist die wirkliche Phänomen von Erfahrung. Wenn wir diese wirkliche Phänomene von Erfahrung verstehen, dann bekommen wir Dhammatitinyana. Was heißt Dhammatitinyana? Man steht in Dhamma. Wenn man steht in Dhamma, sieht man keine wahren Ich, kein nichts, was uns gehört, in keinem Ding. Das ist dann Dhammatitinyana. Und das ist dann Inhalt von Erläuterung, von Ansicht. Das ist alles, warum erzählt uns der Sariputta das alles, um unsere Ansicht zu läutern. Wenn wir unsere Ansicht geläutert haben, dann kennen wir die Tatsache von bedingten Entstehung verstehen. Wenn wir die Tatsache von bedingten Entstehung verstehen, dann können wir tief in Vipassana eingehen und die andere Seite von Leiden, von Dukkha erfahren. Also, warum der Sariputta so erklärt, damit er unsere Ansicht läutert. Wir haben schon gesagt, der Buddha lobt den Sariputta in Satchavibhanga Sutta. Der Sariputta, er ist super. Er kann die Wahrheiten sehr, sehr klar erklären. Und hier kommt zum Ausdruck diese super. Also, und das sollte mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend gesehen werden, also Yatha Bhuta, wie es wirklich Phänomen, wirkliche Phänomen von Erfahrung, von Wahrnehmung ist. Wenn wir das gesehen haben, unseren Ansicht geläutert haben, dann was kommt? Dies ist nicht mein. Hm? Was heißt, dies ist nicht mein? Wovon kommt die Vorstellung, dass dies ist mein? Das muss man sehr, sehr klar ansehen mit Ansicht. Wie kommt man dazu, dass diese Erde ist mein? Anhaften, Tanha, Durst. Weil, wie Samyutta Nikaya und viele Stellen zeigen, die Vorstellung von das ist mein, kommt von Durst. Wenn wir keinen Durst haben, diese Vorstellung kommt einfach nicht mehr. Dies bin ich nicht. Was ist dies bin ich nicht? Das ist Ansicht. Falsche Ansicht. Hm? Dies bin ich nicht, ist also zerstört unsere falsche Ansicht. Dies ist nicht mein, zerstört unsere Anhaftung. Und dies ist nicht mein Selbst, was macht es? Zerstört unsere Stolz. Weil wir sind sehr stolz an diese Erde und so weiter. Wenn wir diese drei Beschmutzungen des Geistes los sind, dann können wir fliegen frei, so wie Vogel. Aber erst damit man frei ist, muss man sich brechen, falsche Vorstellungen brechen, sonst wird man nie frei sein. Die Unfreiheit kommt von Nichtwissen, so sagt der Buddhismus. Und Nichtwissen ist genau dies, dass man in der Erde etwas, was mein ist, was mir gehört, was mein Selbst ist, versteht. Wenn man es mit angemessener Weisheit so der Wirklichkeit entsprechend sieht, darüber haben wir schon gesprochen, Wirklichkeit, das ist Dhamma Titinyana, das ist Yatha Bhuta Dasana, das ist Sehen, wie die Sachen wirklich sind, das ist ein Fuß zu fassen in Dhamma, in Wahrheit, indem wir getäuscht sind und über Inhalt von unserer Wahrnehmung stehen wir in eigenen Vorstellungen, nicht in Wahrheit. Und indem wir in eigenen Vorstellungen stehen, stehen wir in Dukkha fest. In diese Schlamm von Dukkha. Wird man gegenüber dem Erdeelement ernüchtert? Das ist Nibbida, ernüchtert. Er übersetzt ernüchtert, Nibbida. Vielleicht jemand findet ein besseres Wort, ich weiß nicht. Ernüchtert ist okay. Das jetzt kommt diese berühmte Vipassana-Reihe. 7 Vipassanas, dann 18 Vipassanas. Sie können später in Visuddhimagga zuschlagen. Visuddhimagga ist ein Nachschlag. Nicht zuschlagen. Ich bin schon mit dem Kopf und mit diesem Gehirn und Gott. Schon bin ich ein bisschen. Die Sprache, also nachschlagen, in was diese sieben Vipassanas, das müssen Sie sehr, sehr klar in, immer im Geist tragen. Wann kommt, wann wird man ernüchtert? Das sollte man sehr klar verstehen. Sieben Vipassanas. Fängt mit was fängt Vipassana? Mit Anicca, Vergänglichkeit. Wenn wir über Anicca meditieren, was zerstören wir? Wahrnehmung von Nicca, von Gegenteil von Vergänglichkeit. Wenn wir über Anicca meditieren, richtig meditieren können, erst dann kommt wirklich Verständnis von Dukkha. Und wenn Verständnis von Dukkha da ist, was wird zerstört? Verständnis von Sukha in dem, was leidhaft ist. Also ich und mein. Und wenn wir Dukkha verstehen, was kommt davon? Anatta, nicht selbst. Was so leidhaft ist, wie kann es unsere Selbst sein? Unmögliche Sache. Und doch, wenn man versteht nicht selbst, was versteht man dann? Was nicht selbst ist, nicht gehört mir. Also Anicca, Dukkha, Anatta. Dann, was mir nicht gehört, ist was? Ist leer. Wenn man das verstanden hat, dann wird man mit dem, was uns nicht gehört, was leer ist, aber was uns so viel Probleme schafft, wird man ernüchtert. Wenn man ernüchtert ist, was geschieht? Virajati. Ernichtung ist Gegenteil von was? Von Nandi. Nibbida ist Gegenteil von Nandi. Man erfreut sich nicht mehr an den Sachen, was uns nicht gehören. Wenn man sich nicht erfreut an den Sachen, das uns nicht gehören, was geschieht? Virajati, loslassen. Und wenn wir loslassen, was geschieht? Patinisaga. Virajati kann man noch besser übersetzen als begierdlos. Begierdlos. Raga ist anhaften im Sinne von Gierde, Begierde haben. Es kommt von dem Sanskritwort Ranch, was heißt sich farben. Wenn man Begierde hat, wird man gleich gefärbt von dem Objekt. Aber das sollen Sie auch in Meditation sehr, sehr klar davon klar werden, was ist Begierde, dass man von dem Objekt Farbe bekommt. Der Geist nimmt Farbe von dem Objekt, aber der Geist selbst hat überhaupt keine Farbe. Und wenn man nicht Begierde hat, wenn der Geist keine Farbe hat, was geschieht? Loslassen. Dann wird man frei wie ein Vogel und kann man ein Freund von dem alten Adler sein. Also, macht den Geist begierlos in Bezug auf das Erdeelement. Jetzt kommt nicht Patinisaga. Moment, Patinisaga kommt nicht hier, Entschuldigung. Meistens kommt immer nach Viraga kommt Patinisaga, loslassen. Aha, Entschuldigung, diese Loslassen kommt nicht, begierdlos nur kommt. Aber in, normalerweise in allen Stellen kommt nach begierdlos, kommt loslassen. Deswegen kommt es automatisch. Hier kommt es nicht. Das sind Ausdrücke, Reihen, die Sie immer finden in Tipitaka. Wenn Sie das ein paar Mal gelesen haben, dann lesen Sie so wie Zeitung. Das also wir sind jetzt bei... Ja, jetzt kommen wir zu äußeren Erdeelement. Nun kommt einmal die Zeit, in der das äußere Erdeelement in Unordnung gerät und dann verschwindet das äußere Erdeelement. Das ist ein bisschen komisch, seine Übersetzung. Was hat er da übersetzt? Hat er ihn lassen? Hotiko Aluso Samaya Yam Bahira Apodhatu. Der Text sagt, dass es kommt Zeit, wenn diese äußere Wasserelement in Unordnung kommt. Und wenn Wasserelement in Unordnung kommt, dann fegt die Erde weg. Das ist die Bedeutung. Warum hat er, ich weiß nicht, das. Also die richtige Übersetzung, das äußere Wasserelement in Unordnung gerät und dann verschwindet das äußere Erdeelement. Wenn sogar dieses äußere Erdeelement groß wie auch ist, als vergänglich gesehen wird, als der Vernichtung, dem Verschwinden und der Veränderung unterworfen, um wie viel mehr dann dieser Körper an dem durch Begehren angehaftet wird und der nur kurze Zeit dauert, wird der Sariputta erklären. Nach der indischen Vorstellung, das kommt nicht nur in Buddhismus, es kommt in der, es gibt immer die Kalpas, Äonen. Äonen, wenn es gibt immer Äonen, wo die Phänomene wachsen. Wenn sie gewachsen, so wie jetzt, alles wächst, wächst, wächst. Wir haben kaum Platz an der Erde, wir sind immer mehr und mehr und mehr, wachst, wachst, wachst weiter. Bis dann so viele Sachen da sind, dann kommt es wieder zur Zerstörung. Wenn alles zerstört wird, dieser Prozess ist immer erst Zerstörung durch Wasser, dann Zerstörung durch Feuer, dann Zerstörung durch Wind. Diese Zerstörung von Wasser ist mehr als Zerstörung von Wasser geht nur bis bis zweite Jhana, Zerstörung zu Feuer geht bis dritte Jhana, zu zweite Jhana Zerstörung zu von Wind bis dritte Jhana, dann nur in vierte Jhana gibt es keine Zerstörung. Nach der buddhistischen Kosmologie, wir sind da, indem wir früher Ghetto waren, in vierte Jhana, aber dann haben wir wieder Sünden gemacht, dann sind wir unten auf Erde wieder gelangt. Und als wir auf Erde gelangt haben, waren wir als Ghetto scheinende Körper. So sollen Sie gut meditieren. Wir haben 84.000 Jahre haben wir damals gelebt, aber dann wir haben nur keine Nahrung war nötig, aber dann haben wir durch Begierde mehr und mehr Nahrung, dann sind unsere Körper haben Licht verloren, mehr und mehr, dann Sünde waren wir schwerer und schwerer und schwerer. Und dann, indem wir mehr Sünde machen, werden wir immer schwerer, bis Leben mehr grob, bis Leben nur 10 Jahre dauert. Also ich erzähle nicht alle diese Kosmologie. Sehr interessant, Sie können nachschlagen. In Digha Nikaya gibt es Sutta, die das genau erläutert, wie diese Äonen sich entwickeln und dann wieder zunichte kommen. Und inzwischen gibt es leere Äonen und volle Äonen, das immer zirkuliert von Vivata, Samvata, von Entwicklung zu Zerstörung, von Zerstörung zu Entwicklung. Und inzwischen wird leer. Das ist also Vorstellung von der Welt, dass viel mehr Wissenschaft entspricht als diese naive Vorstellung von Erde als Mitte von Kosmos. Auf jeden Fall, diese Erde, so groß wie es ist, ist da, um zu zerstört zu werden. Und wenn es so ist mit dieser große Erde, was kann man sagen über diese kleine Erde, dass wir sind? Diese nicht mal ein Kern von Sand, dass wir sind, dann an diese Kleinigkeit, wie können wir noch anhaften als ich und das, was uns gehört. Das ist dann die Bedeutung. Und diese Erde, das wir jetzt erfahren, ist diese große Erde kommt zu zerstören, unsere kleine Erde, das, an die wir anhaften, kommt zu zerstören. Diese große Erde dauert ein bisschen länger, aber auch sehr kurz. Aber diese kleine Erde, diese 80 oder 100 Jahre, wenn wir lang leben, da kann man überhaupt was damit anfangen. Das ist nur kurze Zeit dauert. Kurze Zeit im Sinne in welchem Sinne kurze Zeit? Da der Kommentar erklärt. kurze Zeit in diese kleine Wie hat er ihn besetzt? Und wie viel mehr dann dieser Körper, an dem durch Begehren angehaftet wird und der nur kurze Zeit überdauert. Kurze Zeit ist dann in zwei Sinnen. Das ist sehr diese Erde, wahre Erfahrung von Erde ist in jedem Augenblick von Wahrnehmung. Das ist der wahre Moment von Erde. In diesem Sinne, er hat übersetzt ein bisschen falsch, klein, es, an Pali kommt es viel klarer. Wie kann man am besten übersetzen? An der kurze Zeit überdauert. In Pali gibt es, das hat er nicht übersetzt, diese Erde ist als der Vernichtung, der Veränderung davon, wie viele dann diese Körper an den Durchbären auf der Sitzung durch kurze Zeit. Da war Mahalika Anichata Panaya. Panaya Sati. Panaya Sati. Panaya Sati. Panaya Sati. Panaya Sati. Panaya Sati. Panaya Sati. Panaya Sati. Panaya Sati. Panaya Sati. Panaya Sati. Wo hat er das übersetzt? Aha. Groß als diese äußerliche Element, groß wie er auch ist, groß wie er auch ist, er wird, wie wir schon gesagt haben, er wird zunichte gehen durch Wasser, durch Feuer und durch Wind. Als vergänglich gesehen wird. Er übersetzt vergänglich Kayadama. Kayadama, wenn er übersetzt vergänglich, dann vergänglich normalerweise übersetzt man Anicca. Aber hier ist nicht Anicca, hier ist Kaya, Kaya-Dhamma. Kaya-Dhamma heißt als etwas fest, nicht Kaya-Dhamma heißt als etwas, was zur Zerstörung geht, in dem Sinne, dass es keine Festheit hat. Kaya ist Zerstörung. Kaya-Dhamma means zu Zerstörung. Nicht zerbrechen. Kshaya. Gibt es hier Sanskrit-Studenten? Kshi Kshayati. Kshaya heißt zunichte gehen. Er hat vergänglich übersetzt, aber zunichte gehen. Und wenn Sie Visuddhimagga nachschlagen, diese in 18 Meditationen, 18 Vipassana, Sie haben Vipassana über Kaya, über zunichte gehen. Und wenn Meditation über zunichte gehen führt zu was? Führt zu Ende von Vorstellung von etwas Festen, von Ghana. Ghana Sanya. Es ist sehr wichtig, diese Ghana Sanya. Nur indem wir nach der, besonders nach der Abhidhamma-Lehre, nur in, wenn wir Ghana Sanya zerstört haben, wir können Ichlosigkeit erfahren. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Besonders die Dhamma, die burmesische Abhidhamma-Tradition, besonders betont diese Kaya Anupassana, die Kaya Anupassana, die zur Zerstörung von einer Vorstellung von Ghana, von Festigkeit in den Dingen. Und wie zerstört man Vorstellung von Festigkeit in den Dingen? Wenn man nicht nach Anna. Jetzt sprechen wir von Abhidhamma. Es gibt vier Ghanas, die man unmittelbar erfahren muss, damit man Vorstellung von Ich und Mein zerstört. Erste Vorstellung von Fest ist Vorstellung, dass es etwas ständig ist. Aber in der Tat, alles ist nur Santati. Alles ist ein Prozess. Sehen von Prozess zerstört Vorstellung von etwas Festes, Kern, was bleibt. Nein, das ist was anderes. Jetzt sprechen wir über Ghanas. Also, erste muss man Vorstellung von etwas, was Kern hat, was in sich existiert, zerstören, indem man Santati sieht, indem man den Prozess sieht. Der Rupa und Nama, Körperlichkeit und Geist, ist nur ein Prozess, immer in Bewegung, nichts, kein Moment, Augenblick, dieser Prozess steht. Immer Bewegung. Und in dieser Bewegung, von Komplex, von Nama, Rupa, von Körperlichkeit und Geist, wir nehmen das als etwas Ich, als uns gehört, indem wir nicht sehen, dass es Samuha ist. Was heißt Samuha? Samuha ist Agglomeration von Sachen. Also durch Verständnis, dass die Nama und Rupa, jetzt sprechen wir von Rupa, ist nur Agglomerat von vielen, vielen Sachen, von vielen, vielen Phänomenen, zerstören wir diese falsche Vorstellung von einem Kern, von etwas Festem. Und wenn wir weitermachen, dann noch bessere Verständnis haben, dann verstehen wir, dass in allen diesen Phänomenen, diesen Dhammas, die als Körperlichkeit und Geist erscheinen, jeder einzelne Dharma, jeder einzelne Element hat andere Funktion. Also man kann überhaupt nicht von einer dauerhaften Einheit sprechen. Diese Einheit ist nur Bewegung, ist nur Prozess. Und wenn man das verstanden hat, diese drei Ghanas, die drei Festigkeiten, feste Vorstellungen zerstört hat, dann kann man zerstören Vorstellung von Objekt als etwas Festes. Aramana Ghana. Sie haben gelernt bei Paul Sayadaw, ne? Paul Sayadaw besonders liebt diese Ghanas, das ist sein Kaya Anupassana, zerstören und die Ghanas, die feste Vorstellungen wegfegen, dann wird man schlau. Also, dann groß wie es auch ist, ist vergänglich in dem Sinne, wir haben gesagt, vergänglich ist Kaya Damata. Kaya Damata ist ein sehr schönes Wort, er hat nicht übersetzt, aber Kaya Damata ist ein wunderbares Wort. Leider, er hat das nicht übersetzt. Kaya Damata ist die So-Sein von zerstört werden. Wenn sogar diese äußerliche Erde-Element groß wie es auch ist und sein So-Sein ist zerstört werden, Und er hat was für Damata? Er hat drei Damata. Er hat Kaya Damata, die So-Sein von zerstört werden. Er hat Vaya Damata. Vaya Damata, Vergehen. Er vergeht. Es sind Synonyme, aber andere Aspekte. Wenn man Vergehen über Vergehen, das Vergehen kommt auch in 18 Vipassanas, Mahavipassanas in Visuddhimagga. Wenn man über Vergehen, Udayavaya, Vergehen meditiert, was zerstört man? Ayuhana, Anhäufen. Wenn man sehr sieht, sehr klar Vergehen von Erde sieht, wird man nicht Erde anhäufen. Wird man nicht Durst zur Erde anhäufen. Das hat er nicht übersetzt leider, diese Feinheiten. Das ist sehr wichtig eigentlich, sonst diese Bedeutung kommt nicht klar. Also es ist... Sein Erde-Element ist so, dass seine Natur, sein So-Sein ist zerstört zu werden, sein So-Sein ist zu vergehen und sein So-Sein ist Viparinama-Dhamma. Viparinama-Dhamma ist immer mit Änderung verbunden. Wenn man versteht, dass alles, was man in der Welt erfahren kann, ist Viparinama Dhamma, ist das. Viparinama Dhamma, wie hat er übersetzt? Das vernichte Veränderung. Veränderung ist sehr gut. Seine Soheit. Die Erde-Element, seine Soheit ist immer verändert werden. Wir haben schon darüber gesprochen, am Rande von Festen ist immer was? Am Rande von groben? Am Rande von schweren? Muss man sehr klar sehen. Immer Veränderung. Also wenn man klar diese Viparinama Dhamma sieht, die Soheit von Erde als Prozess von Veränderung, wenn man das sehr, sehr klar gesehen hat, wird man nie imstande sein, das kommt auch in 18 Mahavipassanas, wird man nie imstande sein, Dhruva, etwas, was bleibt, eine Sanya-Wahrnehmung haben von etwas, was bleibt. Indem wir Wahrnehmung haben von etwas, was bleibt, haften wir ein diese Anhäufung, Anhaften kommt von Wahrnehmung, dass etwas da gibt es, was bleibt. Aber das ist nur unsere eigene Vorstellung. Bitte, bitte mehr meditieren, damit Sie es klar sehen. Der Mönch Dhammadipa erzählt nicht nur gute Geschichten, aber das ist, was zu erfahren ist. Also weiter. Der Änderung unterworfen. Und wie viel mehr dann dieser Körper, an dem durch Begehren angehaftet wird. Und das hat er nicht übersetzt, was Imasa Mattatakasa, das hat er nicht übersetzt. Diese winzige, kleine, unwichtige, diese kleine Erde, das wir in sich tragen, ist winzige, unwichtige, gleich, wenn verglichen mit dieser Erde, unmessbare Erde von Kosmos, in dem wir leben, ist nichts zu, ist überhaupt nichts. Der nur kurze Zeit überdauert. Er hat er übersetzt, aber diese winzige, winzige unsere Körpererde, das nur so kurze Zeit dauert, überdauert. Nicht mal 80, 100, auch wenn wir gut Yoga üben, wir können 150, 200 leben, aber das ist nicht mal zu wertvoll zu erwähnen. Also es ist winzig, es ist bedeutungslos, Mattatakasa im Sinne, dass es in Wirklichkeit nur eine Wahrnehmung, nicht mal eine Wahrnehmungsaugenblick dauert und das ist Sarasa, das ist keine feste Kern, keine wahre Inhalt hat. Es ist wie Schaum, wie der Buddha erklärt. Ist das klar? Das ist ja. Und jetzt gehen wir weiter. Jenes kann nicht als ich oder mein oder ich bin betrachtet werden. Kimpana imasa matakasa kayasa tanhu upadinasa. Was diese winzige Körper, winzige Erde, das wir im Körper haben, diese unwichtige, ohne Bedeutung, wie kann es dann diese unwichtige, winzige Erde, die Objekt von Anhaftung ist, wie können wir es noch als ich selbst oder als etwas, was uns gehört, ansehen? So ist dann die gute Übersetzung, so kommt es klar. Und es ist winzig, unwichtig und Objekt von Anhaftung, aber trotzdem Objekt von Anhaftung, winzig und wichtig in dem Sinne, dass es nicht einmal eine Wahrnehmung Moment überdauert und keine Rasa keinen eigenen Geschmack hat. Es ist keine feste Kern, an was man wirklich festhalten kann. Es ist nur ein Prozess. Prozess von Wahrnehmung. Und jetzt, wunderbar, was der Sariputta macht, der Super Sariputta, was macht er? Jetzt er erklärt, wenn nun also andere einen Bhikkhu, der das so der Wirklichkeit entsprechen sieht, das hat er sehr gut zugefügt, beleidigen, akosati, okay, verunglimpfen, verunglimpfen, schönes Wort. Akosanti, paribhasanti, verunglimpfen, paribhasanti. Sagen etwas nicht Schönes über ihn. Das ist verunglimpfen. Na wunderschön. Ich bin heute sehr froh. Verunglimpfen. Schelten. Akko. Privasati. Rosenti. Rosen schelten. Rosenti, dass sie sich ärgern über ihn. Hm? Schimpfen. Schelten ist schimpfen. Hm? Mhm. Auf Pali ist Roseti, heißt ärgern sich über ihn. Hm? In diesem ist dasselbe ungefähr. Mhm. Wie heißen die? Belastigen, okay. So eben versteht er folgendermaßen. Also, was kommt jetzt zustande, was in dem er meditiert, was sie jetzt machen, Meditation über die Elemente und später über was über von den Elementen gemacht ist, deriviert ist, auch jetzt Geräusche. Wenn wir Geräusche hören, jemand, der über Elemente meditiert, wenn er hört ein Geräusch, was sieht er, wenn sie weiter Fortschritte in Meditation machen? Nach der Abhidhamma-Lehre gibt es drei Sorten von Geräuschen. Wenn man sie mit Weisheit verstanden hat, wird man sich nicht über Geräusche ändern, Geräusche ärgern. Und was ist eigentlich Geräusch? Geräusche sind nur Kalapas, nur Atomen, die von Erde, Wasser, das werden, wenn sie weiter Fortschritte in Meditation machen, werden sie sehr, sehr klar sehen können, wenn sie die Geräusche analysieren mit Konzentration, sie zersplittern sich in Atomen, in Molekülen von Wahrnehmung. Diese Moleküle von Wahrnehmung ist nichts anderes als Erde, Wasser, Feuer, Wind, Farbe, Geruch, Geschmack und nutritive Element. Und kommt noch Geräusch dazu. Also neun Bestandteile. Wenn Sie diese neun Bestandteile in den Molekülen von Geräusch untersucht haben, dann werden sie sich nicht an diese Geräusche oder an diejenigen, die diese Geräusche machen, ärgern können. Was sind andere Geräusche? Wenn sie, die kommen von Geist, so wie zum Beispiel, wenn der Körper und Geist grob sind, dann Geräusch kommt mit Atmen. Diese Geräusche sind auch nur diese Molekülen von Wahrnehmung, die sie, wenn sie gut meditieren, die sie selbst analysieren können. Und dann andere Geräusche, was wir machen. Was macht jetzt der Mönch Dhammadipa? Er spricht. Was ist das? Das ist auch nur Molekülen von Wahrnehmung. Und da ist nichts anderes als wieder Patavia, Potejovai, die vier Elemente. Dann kommt noch Farbe dazu, kommt noch Geschmack dazu, kommt noch diese Geruch dazu, kommt noch nutritive Element dazu, kommt noch Geräusch dazu und kommt noch Vachi Vinyati, diese Manifestierung von Körperlichkeit durch Sprache. Dann sie haben 10 Phänomene von Wahrnehmung, die Molekülen von diesen 10 Phänomenen zusammengesetzt. Wenn ich über sie schlechte Worte spreche, sollen sie darüber denken, dass es sind nur diese Moleküle von Wahrnehmung, die von diesen Elementen zusammengesetzt sind. Also wenn jemand sie schimpft, werden sie sich nicht über aufregen können, wenn sie diese Moleküle sehr klar sehen. Wenn sie draußen Geräusche hören, das sind nur Molekülen von die von 9 Bestandteilen zusammengesetzt sind. Das sind nur Moleküle von Erde, Wasser, Feuer, Wind, Farbe, Geschmack, Geruch, nutritive Element und Geräusch dazu. Sada. Das ist alles. Wozu braucht man solche große Geschichten? Nichts anderes als das. Und es gibt Geräusche, 2 Sorten von Geräuschen, die durch Temperatur bedingt sind. So wenn es Blitze kommen über den Alpen. Das sind nur diese Saison. Molekülen. Und wenn wir sprechen, dann ist nicht Saison, sondern von Geist geschaffene Molekülen. Wenn Sie das gesehen haben, dann bleiben Sie in Ruhe. Ist das klar? Jetzt müssen Sie versuchen, tief in die Meditation eingehen, damit Sie es klar sehen können, dann lassen Sie sich nicht aus der Ruhe stören. Sehr wichtig, diese 4 Elemente Meditation. Man kann damit viele, viele schöne Sachen machen. Und ich hoffe, dass Sie mehr und mehr Interesse bekommen und mehr sich Mühe geben, damit Sie Ihre Ruhe nicht verlieren. Also, wir sind gekommen zu dieser Sache. Versteht er folgendermaßen, wenn man ihn schimpft und so weiter. Dieses schmerzhafte Gefühl, das auf Herkontakt geboren ist, also, es handelt sich um Herr-Geistesprozess. Wenn Sie diese Kalapas, diese Atomen von Wahrnehmung unterscheidet haben, kennen Sie auch die Geistesprozesse sehen, die zu diesen Sachen sich richten. Das sind alles Geistesprozesse. Diese Geistesprozesse sind völlig ohne Ich, ohne mir angehörend. Wenn Geräusch da ist, wenn der Ohr nicht in Ordnung ist und wenn Aufmerksamkeit da ist, dann gehören und dann kommen diese Prozesse auf natürliche Weise, nichts Persönliches, was es da gibt. Also Gefühl, das auf Hörkontakt geboren ist, in mir entstanden. Ich habe schon Sie darauf aufmerksam gemacht, das wichtigste Prozess, damit Sie verstehen, diese Abhidharma-Lehre ist, dass alles, was wir erfahren können, wir können nur durch Kontakt erfahren. Je Dhamma Anyataba, te Dhamma Fusitaba, was immer zu erkennen ist, kann nur durch Kontakt erkannt werden. Und dieser Kontakt hat automatischen Verlauf. Wir sozusagen sind Fremde in diesem Kontakt, in diesem Prozess. Wenn wir das verstehen, dann können wir nicht anhaften. Dann hören frei, schmecken frei, riechen frei, sehen frei. Und dann kommt man zur Klarheit. Dieses schmerzhafte Gefühl, das aus Hörkontakt geboren ist, ist in mir entstanden. Jenes ist bedingt, nicht unbedingt. Bedingt heißt, nicht mir gehört, nicht ich bin. So ist die Dhammata, so ist die Sächlichkeit. Wodurch bedingt? Bedingt durch Kontakt. Und wie es weitergeht, erfahren wir morgen. Ich sehe, Sie sind sehr entspannt. Dann ist ein guter Moment aufzuhören, damit Sie richtig meditieren. Morgen geht es weiter. Was ist der Kontakt? Also immer daran denken, je Dhamma Anyataba, te Dhamma Fusitaba. Was immer zu erkennen ist, ist zu erkennen durch Kontakt. Und Kontakt ist immer bedingt, nicht unbedingt. Wenn wir das verstehen, dann können wir die Tiefe von bedingten Entstehung allmählich im Griff haben. Hoffen wir, dass es bald da ist. Okay, dann wir können diskutieren immer nach dem Vortrag ein paar Minuten. Gibt es Fragen? Sie wollten unbedingt etwas fragen? Ja? Als der Sariputta erklärte, dass das innere Erdelement, dass man da nicht anhaften soll, dazu hätte ich die Frage, auch wenn wir das verstanden haben, dass das ohne Selbst und leer ist, aber wir können doch gar nicht anders als an unseren Körper anhaften, solange wir leben. Wir brauchen den ja. Wie kann man das Problem lösen? Indem Sie meditieren. Das ist ein rein intellektuelles Problem. Indem Sie meditieren, kommen Sie zur Klarheit. Und diese Klarheit braucht keine Wörter. Wenn Sie verstanden haben, dann brauchen Sie keine Werte. Indem Sie nicht verstanden haben, brauchen Sie Werte. Wenn man Nirvana verstehen könnte, werden alle Leute nach Nirvana streben. Und nicht so, was wir jetzt sehen, alle streben nach neuen Autos, neue Frauen, neue... Ich weiß nicht was. Weil wenn man Nirvana verstanden durch Werte konnte, dann würde alle nur nach Nirvana streben. Aber weil er sich nicht mit Worten erklären lässt, dann alle streben nach alles anderes außer Nirvana. Dann meditieren sie dicht, wird alles klar. Noch eine Frage? Sie hatten mal gesagt, es gäbe drei Arten von Geräusche. Sie haben, glaube ich, also ich habe vielleicht eins verpasst, aber nur zwei genannt, von Geistgeschaffenen, von Saisongeschaffenen. Es gibt zwei Sorten von Geräuschen. Ein ist von Utu geschaffene, so was Sie zum Beispiel, Sie hören diese Klingel von den Kuhen da, das ist nur Utu-Jakalapa, die von Temperatur, von Klima geschaffene Kalapa. Das, dann einatmen, ausatmen oder Sprache. Diese zwei, das sind die Geräusche, die durch Geist geschaffen sind. In dem Windelement und Erdeelement zusammen reifen, der Gai Karma geschaffene Karma geschaffene Erdeelement in ihren Hals und Geist geschaffene Windelement sich zusammen reiben, dann kommt Sprache zu, wenn sie gut meditieren, Sie werden das sehen können, kommt Sprache zustande. Das ist dann Geist geschaffene Element. Und Wind ist auch, in dem Wind kommt, ist auch Geist geschaffene Molekülen von Wahrnehmung. Und wenn es mit Geräusch verbunden ist, dann ist es auch besondere Kalapa, besondere Moleküle, das Geräusch enthält. Also Sprache und Einatmen. Diese zwei sind geistgeschaffene Geräuscharten. Geräuscharten. Aber nur, wenn Sie das verstehen, dann gibt es nur diese drei. Nur diese drei Geräusche in der Welt. Mehr gibt es nicht. Und kein von denen ist wertvoll, dass man sich darüber ärgert oder viele Gedanken macht. Okay. Aber wenn einem dabei das Trommelfell platzt. Bitte? Also ich verstehe diesen Austausch, diesen Prozess der molekulare, das ganze Zusammenspiel. Und daraus entsteht ein ganz harmloses Bild, Sie sagen, also regt mich auf. Aber dabei könnte doch mein Trommelfell Schaden erleiden. Also mein Ohr könnte doch dabei krank werden. Also ich verstehe Ihren Problem nicht. Was ist das Problem? Kein Kontakt, das ist kein Trommelfell. Was? Von dem Geräusch, ich denke, er meint, wenn ein starkes Geräusch auf den Körper eindringt, dann kann das ja den Körper schädigen. Das kann schädigen. Nicht ärgern, sondern schädigen. Das kann schädigen. Körperlich. Natürlich. Ja, und was ist das Problem? Ja, also dann ist das doch ja einfach nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen. Also man muss sich doch dann schützen. Also dann kann man doch nicht einfach sagen. Natürlich, na, leben, das Leben ist sich zu schützen. Ohne sich zu schützen kann man nicht leben. Wenn Sie das verstanden haben, dann werden Sie auch die anderen schützen. Schützen ist Leiden. Leben ist Leiden. Okay, dann wir machen Meta-Meditation. Aufstehen erst. Kurze Pause. Sadhu, Sadhu, Sadhu.